Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Hörspiel. Es ist mittlerweile gute Tradition, dass wir zur Weihnachtszeit ein Märchen senden. Diesmal ist es die Funkadaption von E.T.A. Hoffmanns Nussknacker und Mausekönig. Wir bringen eine historische Aufnahme, produziert vom Rundfunk der DDR im Jahre 1982. Wenn man einen Nussknacker liebt. Ein Märchen für große und kleine Kinder von Ernst Frieder Kratochwil nach E.T.A. Hoffmanns Nussknacker und Mausekönig. Du willst die Geschichte hören? Na gut. Dann mach dir es bequem, ich setz mich zu dir. Meine Geschichte handelt von der Liebe. Sie ist ein Märchen, spielt aber hier in unserer Stadt. In welcher Straße, weiß ich nicht genau, aber vor langer Zeit. Da gab's noch kein Radio, du. Fernsehen gab's auch nicht. Keine U-Bahn gab es, keine S-Bahn, keine Straßenbahn, kein Auto, kein Flugzeug, kein Telefon, noch nicht mal elektrisch Licht gab es. Aber Weihnachten gab's schon. Und an einem Weihnachtsabend beginnt die Geschichte. Im Wohnzimmer der Familie Stahlbaum brennen die Kerzen auf dem Tannenbaum und auch die Öllampen an Wänden und Decke flackern ein wenig. Marie und Fritz sitzen zwischen den Geschenken von Vater und Mutter, aber die beiden Kinder wissen, dass noch jemand ihnen heute etwas schenken wird. Der Pate Drosselmeier! Aber wo? Da, hinter dem Wandschirm steckt er. Ach, was wird nur Pate Drosselmeier für uns Schönes gemacht haben? Psst. Ich bin die Schokoladenfrau und möchte genau zur lieben Marie. Wo ist sie? Hier. Und ich bin der Schokoladenmann. Ich halte mich ran, denn ich muss wieder Blitz zu meinem Fritz. Einen guten Weihnachtsabend, ihr Kinder. Einen guten Abend, Pate Drosselmeier. Danke. Hast du heute nur Schokoladenfiguren mitgebracht? Sei nicht garstig, Fritz. Die Hauptsache, liebe Stahlbaumkinder, steht immer noch hinter dem Wandschirm aufgebaut. Nur hurtig nachgeschaut. Nein, ist das ein allerliebster kleiner Mann. Oh, stockhässlich ist der. Adrett und fein gekleidet. Ihm hängt nicht wie dir das Hemd aus der Hose. Aber hervorstehende Augen hat er. Viel zu dünne Beine für den großen Kopf und hinten so einen komischen, steifen Mantel. Gar nicht. Wie freundlich er lacht und wie er sein Lachen hinter dem Bart versteckt. Bringt mir den Mann einmal her. Seht, jetzt sperrt er den Mund auf und zeigt zwei Reihen spitzer Zähne, weil ich den, wie Fritz sagt, komischen, steifen Mantel hinten angehoben habe. So, und nun legt ihm mal eine Nuss in den Mund. Da hast du den Kern, Marie. Danke. Ach so, ein Nussknacker ist das. Ein Nussknacker. Haben Sie dieses sonderbare Kerlchen auch selbst gefertigt, Herr Obergerichtsrat? Ich habe manche Stunde mit ihm zugebracht, Frau Medizinalrätin. Immer bescheiden, unser Freund. Aber eine Bewandtnis hat es schon mit ihm. Und geheimnisvoll, wie gewöhnlich. Lieber Pate, wem soll denn der nette kleine Mann nun gehören? Da dir mein Patchenfreund Nussknacker so sehr gefällt, sollst du ihn auch besonders schützen. Wenngleich er den Eltern ebenso gehören soll als dir und dem Fritz. Oh, danke. Dann soll er mir jetzt Nüsse beißen. Kann ich nun wieder mit meinen Soldaten spielen? Spiele, mein Sohn. Und wir Großen werden uns ein Schlückchen genehmigen. Marie und Fritz hatten den Paten Drosselmeier gern, weil er sich viel mit ihnen beschäftigte und ihnen auch oft etwas Besonderes mitbrachte. Aber eigentlich sah er zum Fürchten aus. Er war klapperdürr, hatte viele Runzeln im Gesicht und statt des rechten Auges ein großes schwarzes Pflaster. Auf dem Kopf hatte er keine Haare mehr, weshalb er immer eine weiße Perücke trug, die aus Glas war und die er sich selbst gemacht hatte. Die legte er nur ab, wenn bei Stahlbaums eine Uhr nicht mehr richtig ging. Dann stach der kahle Obergerichtsrat so lange mit spitzen Instrumenten ins Gehäuse hinein, bis die Uhr wieder anfing zu schnurren, zu schlagen und zu singen. Wie das Uhren früher konnten. Meine Soldaten müssen ausruhen. Jetzt kann ich Nüsse essen. Aber behandle Freund Nussknacker vorsichtig. Ach was, der ist doch nur aus Holz. Die Nuss ist zu groß, da muss er den Mund zu weit aufsperren. Erzähl nicht. Ein Nussknacker muss alle Nüsse knacken. Wirst du wohl. Er ist verwundet. Gib ihn her. Das ist ein einfältiger, dummer Bursche. Will Nussknacker sein und hat kein ordentliches Gebiss. Er soll mir Nüsse zerbeißen. Verliert er darüber auch noch die übrigen Zähne? Ja, das ganze Kinn obendrein. Was ist an dem taugenicht zu gelegen? Du bist ein hartherziger Mensch. Er gehört mir ebenso gut als dir. Gib ihn nur her. Du bekommst ihn überhaupt nicht mehr. Oh, her damit. Mutter, Vater, Pate Drosselmeier. Petze. Was ist denn jetzt los? Vorher hat er für Marie gearbeitet, nun bin ich dran. Da hat Fritz recht. Aber seht doch nur, 3 Zähne hat Fritz ihm ausgebrochen und dazu noch den Hals verrenkt. Er ist krank. Ich habe Nussknackern ausdrücklich unter Maries Schutz gestellt. Und da, wie ich sehe, er dessen eben jetzt bedarf, so hat sie volle Macht über ihn. Übrigens wundert mich das sehr von Fritzen. Als Militär weiß er wohl nicht einmal, dass man Verwundete niemals zum Dienst einteilt. Doch, weiß ich. Eigentlich. Darf ich das Band von meinem neuen Kleid um Nussknackers krankes Kinn binden? Du hast doch gehört, dass du ihn pflegen darfst. Wie kann unsere hübsche Marie nur mit diesem grundhässlichen Nussknacker so schön tun? Sehen Sie doch, Obergerichtsrat, sogar in ihr Tuch wickelt sie ihn. Lieber Vater, putzen Sie sich auch so heraus wie mein lieber Nussknacker. Wer weiß, ob Sie mit Ihrem dicken Bauch so hübsch aussehen würden als er. Pass nur auf, Kind, dass das Mausekönig nicht kommt in der Nacht und dir dein Schmuckstück zerbeißt. Vom Mausekönig erzählte man damals überall. Es hieß, er habe 3 Köpfe und sei weit größer als eine Ratte. Die Kinder fürchteten ihn und auch manch Erwachsener war sich nicht sicher. Marie wusste natürlich vom Mausekönig, aber an diesem Abend wollte sie dennoch weiterspielen. Im Wohnzimmer der Familie Stahlbaum stand ein Glasschrank. In ihm bewahrten Marie und Fritz ihre Spielsachen auf. In den oberen Etagen kampierten die Zinnsoldaten von Fritz, während Marie unten mehrere Puppenzimmer eingerichtet hatte. Marie machte sich noch vor diesem Glasschrank zu schaffen, als Fritz bereits zu Bett gegangen war. Gut, liebe Marie, ein Weilchen magst du noch aufbleiben. Ich lasse nur die Deckenleuchte brennen, da kann nichts passieren. Vergiss nicht, den Glasschrank zu schließen. Ich weiß selbst nicht, Freund Nussknacker, warum ich der Mutter nicht sagen konnte, dass ich noch nach deinen Wunden sehen muss. Sei nur nicht böse, dass Bruder Fritz dir so wehgetan hat. Er ist ein bisschen hartherzig geworden durch das viele Soldatspielen. Aber sonst ein recht guter Junge, das kann ich dich versichern. Wenn nur deine Zähne wieder eingesetzt und dein Hals eingerenkt wären. Das soll Pate Drosselmeier... Ach. Bin ich nicht ein törichtes Mädchen, dass ich gar denke, das Holzpüppchen hier könnte mit mir reden? Meine liebe Mamsel Klärchen, ich bitte dich, tritt dein Bett dem kranken Nussknacker ab und behelfe dich, so gut es geht, mit dem Sofa. Bedenke, dass du recht bei Kräften bist und dass sehr wenige Puppen solche weichen Sofas besitzen. So. Ich muss auch schlafen. Aber ein Nachtlied singe ich meinem Kranken noch. Schlaf, Nussknacker, schlaf, der Vater hüt die Schaf, die Mutter schüttet's Bäumelein, da fällt herab ein Träumelein. Schlaf, Nussknacker. Uhr, Uhr, Uhr, Uhr, müsst nur alle leise schnurren, müssten alle leise schnurren. Was machst du da auf der Wanduhr? Mausekönig hat ja wohl ein feines Ohr. Singt nur, singt ihm euer Liedlein vor. Mausekönig, komm heran! Bald ist es um dich getan. Nussknacker, raus! Mausekönig, fertig zum Kampf! Um Gottes Willen, ist der eklig und groß wie eine Ratte. Nussknacker, raus! Dein letztes Stündlein hat's geschlagen. Er kommt näher, genau auf mich zu kommt er. Hilfe! Oh, mein Arm! Die Scheibe vom Glasschrank. Pate Drosselmeier, komm herunter von deiner Uhr. Hilf mir und Nussknacker! Es hat eine Bewandtnis mit ihm. Wach auf, Nussknacker, wach auf! Deinen Todfeind gilt es zu besiegen. Mein Nussknacker, er hat gesprochen. Nussknacker, heraus! Ihm fehlt zum Kämpfen der Mut. Verwundet bin ich, Mausekönig. Wenn du nicht kämpfst, zerbeiß ich dich! Glück! Freund Nussknacker, du bist krank und wund. Du kannst dich nicht in Kampf und Gefahr begeben. Nicht also, mein Fräulein. Sie haben gehört, dass der Feind die Regeln ritterlichen Kampfes verachtet. Also gilt es zu streiten. Das Band, das ich von Ihnen empfing, wird mich geleiten im Kampfe zum Sieg. Aber ich habe Angst um dich. Fürchten Sie nichts. Wohlan denn, Mausekönig. Komm. Hält seine Missgeburt. Mein Schwert soll nicht spalten. Nimm dies. Du kitzelst mich. Komm dies. Und das. Jetzt dies. Hilf ihm mir sein Schwert. Mausekönig hat ihm das Schwert aus der Hand geschlagen. Schau her, Missgeburt. Ein Biss. Kaputt ist dein lächerliches Holzschwert. Oh, Fritz. Jetzt reiße ich dich, Nussknacker, dass kein Schwan mehr bei dem anderen bleibt. Ich fürchte den Tod nicht, Ungeheuer. Denn nur meiner Schwäche verdankst du deinen Sieg. Leben Sie wohl, Marie. Ich muss etwas tun. Aber was? Halt, Mausekönig. Ich ekle mich sehr vor dir, aber ich werde dich zerdrücken, wenn du Nussknacker ein Haar krümmst. Nichts soll ihm geschehen. Lass mich nur frei. Dann verschwinde, Mausekönig. Müsst nur kräftig schnurren. Geisterstunde sei vorbei. Fort mit Spuk und Mäuserei. Nussknacker, gerettet. Oh, mein Arm. Warum wird alles so dunkel? Dunkel. Oh, ist das hell. Warum ist das hell? Nun ist sie aufgewacht. Ach, Mutter? Ja? Der hässliche Mausekönig ist doch fort und mein Nussknacker gerettet. Du redest ja noch wirr, Kind. Was heißt hier Mausekönig? Und wieso der Nussknacker? Du bist gerettet. Was wir alle um dich ausgestanden haben. Mag sein, dass eine hervorspringende Maus dich erschreckt hat, als du bis in die tiefe Nacht hinein mit deinen Puppen spieltest und sicher schon schläfrig warst. Nein. Genug. Du stießest mit dem Arm eine Scheibe des Glasschrankes ein. Dabei schnittest du dich so sehr, dass dein Vater dir eben noch die in den Wunden steckenden Glasscherben herausnehmen musste. Du hättest dich gar verbluten können. Du lagst ohnmächtig auf der Erde. Um dich herum war die größte Unordnung. Nussknacker aber lag auf deinem blutenden Arme. Ach, Mutter, sehen Sie wohl. Da waren ja noch die Spuren des Zweikampfes. Nicht erwidern, Frau. Das ist das Wundfieber. Aber Nussknacker ist gerettet. Marie schlief wieder ein. Die Mutter bewachte ihren Schlaf. Im Traum war es Marie, als hörte sie eine knarrende Stimme. Marie, teuerste Dame, schon verdanke ich Ihnen mein Leben, doch noch mehr können Sie für mich tun, denn es hat eine Bewandtnis mit mir. Mitten ins Herz fuhr Marie diese Stimme im Traum. Das tat weh. Aber es war ein angenehmer Schmerz. Nun muss ich doch wirklich selbst sehen, wie es mit der kranken Marie zusteht. Du hässlicher Pate Drosselmeier, warum hast du mir und dem Nussknacker nicht geholfen? Bist du denn nicht allein schuld, dass ich verwundet und krank im Bette liegen muss? Marie, was ist dir denn wieder? Lass sie, liebe Frau. Du bist böse auf mich, Marie? Aber ich kann nichts dafür. Ich will dir vielmehr eine rechte Freude machen. Hier habe ich deinem Nussknacker die verlorenen Zähne wieder eingesetzt und auch den Hals eingerenkt. Hier. Ach, sieht er jetzt wieder nett aus. Oh, mein Arm. Lieg still, Kind. Siehst du nun wohl, wie gut es Pate Drosselmeier mit deinem Nussknacker meint? Hör mal, Pate. Warum fehlt Nussknackern denn das Schwert? Ei, du musst an allem mäkeln, Junge. Ich habe ihn am Leibe kuriert. Mag er sich nun selbst ein Schwert schaffen? Das ist wahr. Ist sein tüchtiger Kerl, so wird er schon Waffen zu finden wissen. Und nun, Marie, will ich dir von einer Prinzessin erzählen, die eine weit schlimmere Krankheit erleiden musste als du eben jetzt. Ein Nussknacker soll auch vorkommen in meiner Geschichte, wenn du sie anhören willst. Erzähle, Pate, von Nussknackern will ich alles wissen. Ich hoffe, Herr Obergerichtsrat, dass Ihre Geschichte nicht so graulich sein wird, wie gewöhnlich alles ist, was Sie erzählen. Teuerste Frau Medizinalrätin, sie wird unserer Marie im Gegenteil helfen, ihre Gesundheit wieder zu erlangen. Hoffentlich. Die Geschichte heißt »Das Märchen von der harten Nuss« und spielt in einem Lande fern von hier. Dort wurde einmal eine wunderschöne Prinzessin mit Namen Pirlipat geboren. Aber Pirlipats königliche Eltern hatten die drei Söhne der Mausekönigin gefangen und umgebracht. Deshalb biss die Mausekönigin der Prinzessin ins Ohr. Und von Stund an war das engelsschöne Kind ein verwachsener Zwerg mit hervorstehenden Augen, dessen viel zu großer Kopf auf einem viel zu kleinen Körper saß. Zum Glück gab es den Hofuhrmacher, der ebenfalls so hieß als ich, nämlich Christian Drosselmeier. Der sah gleich in die Sterne, da lag es denn klar vor ihm, dass Pirlipat, um wieder schön zu werden, nur den süßen Kern der Nuss Krakatuk zu genießen hätte. Aber von einem jungen Manne, der noch nie rasiert worden, musste diese Nuss geknackt werden, und das war nicht leicht. Denn diese Nuss sollte so hart sein, dass ein vollbeladener Pferdewagen darüber fahren konnte, ohne sie zu zerbrechen. Der König befahl nun seinem Hofuhrmacher, die Nuss unverzüglich herbeizuschaffen. Also machte sich jener Drosselmeier auf den Weg. Nach 15 Jahren vergeblicher Suche kam er endlich auch in seine Vaterstadt Annaberg. Und, oh Wunder, just im Hause seines Vetters fand er eine Nuss, auf der mit chinesischen Schriftzeichen das Wort Krakatuk geschrieben stand. Mit der schnellsten Post wurde die Nuss sogleich an den Königshof geschickt. Vor seiner eigenen Abreise bemerkte der Hofuhrmacher, dass des Vetters netter, wohlgewachsener Sohn jungen Mädchen auf dem Weihnachtsmarkt Nüsse mit den Zähnen aufknackte, weshalb diese ihn Schön Nussknackerchen nannten. Schön Nussknackerchen. Flugs sah Drosselmeier in die Sterne, da lag es denn klar vor ihm, dass allein dieser Neffe die Nuss Krakatuk aufbeißen könne. Er erzählte dem Neffen von Pirlipat. Und von Stund an erfasste diesen eine tiefe Liebe zu der unglücklichen Prinzessin. Drosselmeier reiste mit dem Neffen an den Königshof. Viele Prinzen hatten bereits vergeblich versucht, die harte Nuss aufzubeißen. Heinrich Reuß, ältere Linie. Ah. Huldreicher König, tugendreiche Königin, holdseligste aller verzauberten Prinzessinnen, vergönnte mir, dem 51. Heinrich aus dem fürstlichen Geschlecht der Reuß ältere Linie, jene Nuss aufzubeißen, damit ich meinem Geschlechte neuen Ruhm, euch, würdiges Königspaar, eine glückliche Tochter und mir ein Königreich samt einer liebreizenden Gattin erwerbe. Lasst also Pauken, Trompeten erschallen. Langsam, langsam, vortrefflicher Prinz. Vorher müsst ihr noch die vermaledeite Nuss aus den Händen meiner armen Tochter empfangen, sie hoffentlich, hoffentlich aufbeißen, der Prinzessin den Kern übergeben und mit geschlossenen Augen 7 Schritte rückwärts gehen. Habt ihr das verstanden? Durchaus, Majestät. Ich werde dies alles zum höheren Ruhme des Hauses Reuß, ältere Linie, und zu eurer königlichen Freude sogleich vollbringen. Dann gib ihm die vermaledeite Nuss, meine Pirlipat. Ihr Prinz, und möge euch mehr Glück beschieden sein als euren Vorgängern. Daran zweifelt nicht. Nun? Nun? Einen Augenblick. Beißt. Au. Oh, fest. Au. Oh, jetzt. Au. Au. Au. Ausgeschieden, Nuss. Oh, Jammer. Oh, meine Zähne. Oh, mein schöner Kiefer. Oh, ich muss sterben. Auch nichts. Tragt ihn weg. Der Nächste. Der junge Drosselmeier aus Annaberg. Mein Neffe. Ach, wenn es doch der wäre, der den Nusskrakatuk aufbeißt und mein Mann wird. Herr König, Frau Königin, unglückliche Pirlipat, lasst auch mich die Entzauberung versuchen. Lieber, seine Begrüßung ist recht kurz. Ist denn nicht das Wichtigste, dass der Prinzessin geholfen wird? Da hat er nun freilich recht, aber ob ausgerechnet er der Richtige ist. Also noch einmal, er empfängt die niederträchtige Nuss aus den Händen meiner betrübten Tochter, beißt sie auf. Übergibt der Prinzessin den Kern und geht mit geschlossenen Augen 7 Schritte rückwärts, jawohl. Wie? Ach, freilich, gib ihm die widerlich widerspenstige Nuss, meine Pirlipat. Hier bist du, Herr Drosselmeier, und ich wünsche uns Glück. Da ist der Kern, liebe Prinzessin. Er hat sie geknackt! Er hat sie geknackt! Und nun die Schritte mit den geschlossenen Augen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meine Tochter, seht doch meine Tochter! Mein Neffe, um Gottes Willen, mein Neffe! Pirlipat ist wieder schön! Ist wieder schön! Mein Vater! Meine Mutter, ein Wunder! Beinahe wäre ich beim letzten Schritt gestolpert! Fluch über dich, Missgestalt! Mein Sohn mit den 3 Kronen wird mich rächen an dir! Oh, Leben, so frisch und rot! Von dir scheid ich in Todesnot! Quiek! Diese eklige Maus, schafft sie weg! Was steht denn da für eine Missgestalt? Wovor ekeln die sich, Oheim? Sieh in die Spiegelwand. Das ist der Fluch der Mausekönigin. Um Gottes Willen. Pfui! Ein abscheulicher Nussknacker! Prinzessin, ich habe sie entzaubert. Was, Herr Hofuhrmacher? Einen abscheulichen Nussknacker wagt er mir, dem König als Schwiegersohn aufzudrängen? Ich will aber heiraten. Da, sie weint, das Kind. Kaum schön geworden und schon ohne Bräutigam. Töchterchen, lass uns doch schauen. Der Prinz Heinrich von Reuß, ältere Linie. Ja, Vater, das ist ein ansehnlicher junger Mann aus bester Familie. Gebt ihn mir zum Mann. Pirlipat. Ach. Seid ihr immer noch da? Kein Wort mehr, Oheim und Neffe, wenn euch euer Leben lieb ist. Und dankt es meiner Freude, wenn ich euch nur aus unseren Landen verbanne. Wo ein König befiehlt, haben wir zu schweigen. Komm, Neffe. Fort, fort, fort mit euch! Ja, ja, fort mit euch! Fort, fort! Ach. Seit diesem Ach blieb der Neffe stumm. Kaum waren die Drosselmeiers außer Landes, sah der Oheim erneut in die Sterne. Da lag es denn klar vor ihm, dass die Missgestalt seines Neffen nur verschwinden würde, wenn er den Mausekönig mit den drei Köpfen töten und wenn ihn eine Dame trotz seiner Missgestalt liebgewinnen werde. Aber bisher ist wohl beides noch nicht in Erfüllung gegangen. Das, ihr Kinder, war das Märchen von der harten Nuss. Oh, diese Pirlipat, wie herzlos, oh mein Arm. Du sollst doch still liegen, Kind. Da sehen Sie, Obergerichtsrat, wie Ihr Märchen der Marie hilft, gesund zu werden. Wenn ich Nussknacker gewesen wäre, hätte ich mit dem Mausekönig nicht viel Federlesens gemacht und also auch bald meine vorige Gestalt wiedererlangt. Aber das war ja nur ein Märchen. Wie kannst du so etwas sagen, Fritz? Ausgerechnet du. Mein Nussknacker liegt in offenem Kriege mit dem Mausekönig. Also haben die Sterne recht behalten und er ist der Neffe des Paten Drosselmeier aus Annaberg. Aber warum, Pate, warum halfst du ihm nicht in der Nacht? Ja, liebe Marie, dir ist mehr gegeben als uns allen. Du bist wie Pirlipat eine geborene Prinzessin, denn du regierst in einem blanken Reich. Aber viel hast du zu leiden, wenn du dich des armen Nussknackers in seinem Kampfe mit dem Mausekönig annehmen willst. Doch nicht ich. Du allein kannst ihn retten. Sei standhaft und treu. Wertester Freund, geben Sie mir Ihren Puls. Natürlich, Sie haben starken Blutdrang nach dem Kopfe. Ich will Ihnen ein Rezept aufschreiben. Und unsere Marie sollten wir jetzt allein lassen. Sie ist noch sehr erschöpft. Aber Nussknacker darf auf meinem Nachtschränkchen bleiben? Meinetwegen. Ja. Schlaf gut, Kind. Kommen Sie, Herr Obergerichtsrat. Lieber Herr Drosselmeier und Nussknacker, nun sind wir allein. Nun können Sie Ihr Schweigen aufgeben. Denn es ist gewiss, dass Sie leben. Ich habe es selbst erlebt. Sie sagen nichts. Das ist die Verhexung durch die Mausekönigin. Wenn Sie also nicht sprechen können, so weiß ich doch, dass Sie mich verstehen. Rechnen Sie auf meinen Beistand, wenn Sie dessen bedürfen. Es war schon fast dunkel und Marie schlief wirklich ein. Schlimmes sollte ihr bevorstehen, hatte der Pate gesagt. Im Traum war es ihr schließlich, als hörte sie die Uhr. 12 Mal schlagen. Um Gottes Willen, der Mausekönig! Du musst mir deinen Zucker kriegen, ja. Klein Ding. Dein Marzipan. Niemals, du Ungeheuer! Sonst verbeiß ich deinen Nussknacker, deinen Nussknacker! Ich will meinen Nussknacker! Herr Drosselmeier, für Sie will ich es tun. Muss, bis es halb schlägt, vom Glasschrank stehen. Ich beeile mich, ich suche alles zusammen. Sehen Sie, Herr Drosselmeier, er zerbeißt Sie nicht, weil ich ihm alles gebe. Aber erschrocken habe ich mich schon, als er plötzlich auf meiner Bettdecke hockte. Sagen Sie doch etwas. Aber Nussknacker schwieg. Die Familie wunderte sich am folgenden Tag, als von Maries Zuckerkringel, Krachmandeln und Marzipan nur noch wenige Krümel vor dem Glasschrank lagen. Aber alle lachten sie aus, als sie vom Mausekönig erzählte. Marie kümmerte das nicht, weil sie ihren Nussknacker gerettet glaubte. Doch wie erschrak sie in der folgenden Nacht. Musst mir deine Figuren aus Schokolade und Lebkuchen geben, klein Ding. Alle? Müssen alle, bis es halb schlägt, vom Glasschrank stehen. Sonst zerbeiße ich deine Nussknacker! Deine Nussknacker! Ach, lieber Herr Drosselmeier, was will ich nicht alles tun, um Sie zu retten? Das Zuckerzeug, das war nicht schlimm. Aber die Lebkuchenfrau mit den Rosinenaugen und dem Zuckerperlenkleid. Schauen Sie doch nicht so traurig. Ich gebe ihm die Lebkuchenfrau, aber verstehen Sie, es ist doch sehr hart. Nussknacker blieb stumm. Als am folgenden Tag auch das Zuckerzeug und Maries Lebkuchenfrau aufgefressen waren, glaubten die Stahlbaums wieder nicht an den Mausekönig. Aber sie beschlossen, neben dem Glasschrank eine Mausefalle aufzustellen, die Pate Drosselmeier erfunden hatte. Marie war ein wenig beruhigt. Doch im Traum schurrte es eiskalt an ihrem Arm und rau und ekelhaft legte es sich an ihr Gesicht. Du wirst nicht gefangen, Kleinding! Musst mir all deine Bilderbücher geben! Und dein Kleid noch dazu! Mein Kleid? Das ich erst Weihnachten bekommen habe? Du willst nicht! Dann wird Nussknacker zerbissen! Weg, Mausekönig! Weg von Nussknacker! Für ihn tue ich's doch! Muss, bis es halb schlägt, vom Glasschrank stehen! Auf Wiedersehen! Ach, mein lieber, guter Herr Drosselmeier, was kann ich armes Mädchen tun? Gebe ich nun all meine Bilderbücher? Selbst mein schönes neues Kleid? Wird denn der Mausekönig nicht immer mehr verlangen, sodass ich zuletzt nichts mehr habe und er uns alle beide zerbeißen wollen wird? Um Gottes Willen, er hat sie verletzt, sie bluten am Hals. Kommen Sie, mein Taschentuch ist sauber. Zuerst treiben wir vorsichtig, ganz vorsichtig das Blut ab. So, das tut gar nicht weh. Und jetzt verbinden wir sacht und behutsam den wunden Hals. Ach. Habe ich mich getäuscht? Nein, sie bewegen sich. Sie leben wieder. Ach, werteste Demoiselle Stahlbaum, was verdanke ich Ihnen alles? Nein, kein Bilderbuch, kein Weihnachtskleid sollen Sie für mich opfern. Ich habe es gewusst. Auch wenn Sie nicht gesprochen haben, Sie verstanden mich. Immer. Schaffen Sie nur ein Schwert. Für das Übrige will ich sorgen. Jetzt muss Fritz helfen. Er mag wollen oder nicht. Aber eilen Sie, teuerste Demoiselle! Fritz! Fritz, du musst aufwachen! Hörst du? Ich bitte dich! Aufgewacht, General! Zum Befehl? Fritz, lieber Fritz. Du allein kannst Nussknacker jetzt helfen. Er braucht ein Schwert, sonst ist er verloren. Lass mich in Ruhe, ich bin müde. Gleich wird Mausekönig ihn zerbeißen, wenn du nicht hilfst. Bedenke, dass Mausekönig wohlgerüstet ist, Nussknacker aber wehrlos. Gut, dann soll er ein Schwert haben. Oh, Fritz, wie dankbar ich dir bin. Jetzt wird alles gut. Hier, liebster Herr Drosselmeier, Ihr Schwert. Dank, vortrefflichste Demoiselle. Dank. Ich habe Angst um Sie. Sorgen Sie nicht. Um Gottes Willen, es schlägt bereits halb. Demoiselle Marie, Sieg oder Tod? Der Mausekönig. Der Mausekönig! Nussknacker wird gewinnen. Er muss. Oder auch nicht. Ich muss ihm beistehen. Er ist verletzt und Mausekönig so gewaltig. Ich darf nicht zu ihm. Nussknacker selbst muss Mausekönig besiegen, hat der Pate gesagt. Aber wenn er es nicht schafft. Hilf Himmel. Er unterliegt. Alles ist still. So furchtbar still. Oh. Demoiselle Stahlbaum? Nussknacker? Sie haben gesiegt. Sie haben gesiegt. Sie, o Dame, allein gaben meinem Arme Kraft, den Übermütigen zu besiegen, der es wagte, sie zu quälen. Wollen Sie seine 3 Kronen als Zeichen des Sieges aus meiner Hand anzunehmen nicht verschmähen? Ich danke Ihnen. Weiß ich doch nun, wann immer ich die Krone anschaue, dass Ihrem Leben keine Gefahr mehr droht. Ach, meine allerbeste Demoiselle Stahlbaum, was könnte ich... Reden Sie, sprechen Sie, lieber Herr Drosselmeier. Nichts. Sie sind wieder ganz aus Holz. Aber Mausekönig ist tot. Ach, bin ich müde. Bin ich müde. Aber wie kann man auch so lange schlafen? Längst ist das Frühstück da. O Mutter, diese Nacht hat der junge Herr Drosselmeier den Mausekönig besiegt. Was habe ich für Angst ausgestanden? Du hast einen schweren Traum gehabt, Marie. Schlag dir das alles nur aus dem Sinn. Nicht doch, Vater. Ich habe das alles wirklich erlebt. Und Nussknacker, ich meine, der junge Herr Drosselmeier hat sich bei mir bedankt. Sieh, da steht Nussknacker auf deinem Nachttisch, regungslos. Wie kannst du, albernes Mädchen, glauben, dass diese Annaberger Holzpuppe Leben und Bewegung haben kann? Ja, Mutter, leider lebt er nur manchmal. Aber schauen Sie doch nebenan bei dem Glasschrank. Da liegt Mausekönig in seinem Blute. Wie der Obergerichtsrat unserer Marie mit seinen Geschichten den Kopf verrückt hat. Nichts liegt da, Träumerin. Nichts? Aber das Schwert, das Fritz mir heute Nacht für Nussknackern gegeben hat, trägt er doch in der Hand. Wo hat er denn das Schwert? Ja, wo? Aber da! Das sind die 3 Kronen des Mausekönigs, die mir in voriger Nacht der junge Herr Drosselmeier zum Zeichen seines Sieges schenkte. Donnerwetter. Eine saubere kleine Arbeit. Kind, wo hast du diese Krönchen her? Höre, Marie, das sind kostbare Stücke. Wenn du sie irgendwo unerlaubterweise mitgenommen hast, müssen wir sie sofort zurückgeben. Leugne also nicht weiter. Weiß ich, wo Nussknacker das Schwert gelassen hat. Und Mausekönig wird sich sterbend in sein Loch gewälzt haben, dass ihr ihn nicht fandet. Was soll ich denn sonst sagen? Die Wahrheit. Was ist da? Mein Patin Marie weint. Wie kann ich da eine Uhr in Ordnung bringen? Sehen Sie, Herr Obergerichtsrat, das kommt von Ihren tollen Geschichten. Das Mädchen behauptet allen Ernstes, diese Krönchen habe sie verwichene Nacht von dem Nussknacker bekommen. Nun reden Sie aber der kleinen Lügnerin ins Gewissen. toller Schnack. Das sind ja die Krönchen, die ich an meiner Uhrkette trug und die ich der kleinen Marie an ihrem 2. Geburtstage geschenkt habe. Wisst ihr's denn nicht mehr? Ich muss es wohl vergessen haben. Ja, das wird es sein. Ach, Pate, du weißt ja alles. Warum sagst du es nicht? Du weißt, dass Nussknacker mir die Krönchen geschenkt hat. Er ist doch dein Neffe. Hör mal, Marie, nun lass deine Einbildungen und Possen. Wenn du noch einmal sprichst, der missgestaltete Nussknacker sei der Neffe des Herrn Obergerichtsrats, so werfe ich ihn mit eigener Hand durchs Fenster. Hast du mich verstanden? Aber Vater, Sie haben mich gelehrt, nicht zu lügen. Begreif es doch. Deine Träumereien sind Lügen. Nein! So, Obergerichtsrat, nehmen Sie diese Holzpuppe. Sie sehen ja, was Sie damit angerichtet haben. Ja, ich sehe. Und sorgen Sie dafür, dass diese Missgestalt nie wieder in mein Haus kommt. Vater! Kein Wort! Ach, liebster Herr Drosselmeier, wenn Sie jetzt nur lebten. Ich würde es nicht so machen wie Pirlipat. Nie würde ich Sie verschmähen, weil Sie um meinetwillen hässlich geworden. Nie. Toller Schnack. Marie? Marie ist wieder in Ohnmacht gefallen. Wie wird die Geschichte enden, wenn sie aufwacht? Der Nussknacker kann natürlich immer noch aus Holz sein und der Pate wird ihn dann mitnehmen müssen, Die Mutter kann der Marie liebevoll den Kopf zurechtrücken. Träume sind Schäume, kann sie sagen. Man muss seine Träume vergessen, mein Kind, und mit beiden Beinen im Leben stehen. Und Marie wird sich Mühe geben, nicht mehr an den Nussknacker zu denken, sich auch keine Geschichte von Pate Drosselmeier mehr anzuhören. Und so kann sie ein tüchtiges, praktisches Mädel werden. Wenn sie aber nicht aufhören kann, an den Nussknacker und an seine Geschichten zu denken, dann wird Marie traurig werden. Denn sie darf den Nussknacker nicht mehr sehen und auch nicht mehr von ihm sprechen. Und wie schlimm es ist, nicht einmal von dem sprechen zu können, was in so deutlichen Bildern vor einem steht, dass man es nie vergessen kann. Marie wird sich in die Ecken verkriechen, blass und blässer werden und krank und kränker. Und schließlich kann sie daran, dass das Leben so anders ist als ihre Träume, sogar sterben. Aber was ich hier erzähle, ist ein Märchen. Und in einem Märchen darf Marie ihren geliebten Nussknacker nicht vergessen und ein Märchen darf auch nicht traurig enden, ein Märchen darf glücklich enden. Und deshalb endet meine Geschichte mit dem Wunder, mit dem im Märchen eine treue Liebe belohnt wird. Marie! Marie! Aber wie kannst du nur in Ohnmacht fallen, ein so großes Mädchen? Hier, mein Neffe aus Annaberg ist angekommen. Freust du dich? Sprecht nur hübsch miteinander. Ich habe nun, da alle meine Uhren richtig gehen, nichts dagegen. Oh, allervortrefflichste Demoiselle Stahlbaum, sehen Sie hier zu Ihren Füßen den beglückten Drosselmeier, dem Sie an dieser Stelle das Leben retteten. Hier sprachen Sie gütigst aus, dass Sie mich nicht verschmähen wollten, wenn ich um Ihretwillen hässlich geworden. Und sogleich erhielt ich meine vorige, nicht unangenehme Gestalt wieder. Das Wunder wahrhaftig, es verwirrt mich. Aber auch jetzt noch kann ich Ihnen, wenn Sie es wollen, einige Nüsse aufknacken. Ja, das ist es. Aber wie, lieber Herr Drosselmeier, sind Sie so starr und hölzern geworden? Ach, allervortrefflichste Demoiselle. Das will ich dir sagen, Marie. Wegen Pirlipats Untreue war er nicht nur stumm geworden, sondern verweigerte Essen und Trinken. Ja, er drohte zu sterben vor Kummer. Da gab ich ihm jene Holzgestalt, aus der er nur für kurze Zeit erwachen konnte, wenn ich ihn rief oder wenn eine Dame sein Herz erwärmte. Sicher können Sie Pirlipat nie vergessen? Ach, beste Demoiselle, ich denke nicht mehr an diese Pirlipat. Das sind Sie und immer nur Sie, an die ich denke. So dürfen Sie nicht von mir sprechen, liebster Herr Drosselmeier. Da schäme ich mich. Nicht Sie, am allerwenigsten Sie haben Grund, sich zu schämen. Noch eine Nuss? Gern. Bitte. Und machen Sie mein Glück vollständig, liebste Marie. Werden Sie meine Frau. Ach ja, mein lieber Nussknacker. Herr Drosselmeier, ich nehme Sie zum Bräutigam an. Damit wurde Marie die Braut des jungen Drosselmeier und, wie es damals üblich war, fand nach einem Jahr die Hochzeit statt. Er hat sie, wie man sagt, in einer weißen Kutsche abgeholt und Marie, wie auch ihr Mann, sollen noch heute Kinder eines Landes sein, in dem man überall die wunderbarsten Dinge erleben kann, wenn man nur Augen und Ohren dafür hat. Na? Jetzt hast du meine Geschichte zu Ende gehört. Ach so, das wollte ich noch sagen. Die Liebe, weißt du, die gibt es immer und überall. Nicht nur im Märchen. Wir brachten Wenn man einen Nussknacker liebt. Ein Märchen in Stereo von Ernst Frieder Kratochwil nach Etja Hoffmanns Nussknacker und Mausekönig. Dramaturgie Irmelin Dietzel, Musik Wolfgang Schur. Es spielten Juliane Koren, Peter Reusse, Hermann Bayer, Hans-Joachim Hanisch, Walfriede Schmidt, Hasso Zorn, Detlef Bierstedt und andere. Erzähler war Jörg Gutzun. Schnitt Renate Goller, Ton Gertraude Pasche, Regie Christa Kowalski. Eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1982.